Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Das Thema Freiwilligkeit ist in den letzten Tagen und Wochen bei mir immer mal wieder so aufgetaucht, sowohl in Beziehungen als auch wenn es um Sexwork geht. Und ich bin sehr gespannt, was wir dazu damals gesagt haben, denn ich glaube, meine Einstellung dazu hat sich nicht so wirklich verändert, aber ich kann mir vorstellen, dass in der Diskussion mit Jeannie da nochmal ein paar interessante Aspekte zutage kommen. Ich bin sehr gespannt, lasst uns mal reinhören. Dass wir uns entschieden haben, weil wir beide auch einen fachlichen Background haben, demnächst für euch Beziehungsberatung anzubieten. Dazu findet ihr alle Infos auf unserer Seite Monokultur FM und ihr könnt uns da über das Kontaktformular kontaktieren, falls ihr Fragen habt oder unsere Hilfe benötigt. Oh, das geht gleich direkt los mit einem spannenden Thema, denn ich weiß, dass wir Beziehungsberatung angeboten haben, aber ich wusste nicht, dass es jetzt erst war. Ich dachte, das ging schon eher los. Und Jeannie hat da von unserem beidseitigen fachlichen Background gesprochen und ich muss heute zugeben, dass ich den überhaupt nicht hatte. Also ich habe eine Ausbildung als Trainer, natürlich aber technisch fachlich und nicht irgendwie in irgendeiner psychologischen oder Coaching-Richtung. Also da habe ich mir, glaube ich, ein bisschen was vorgemacht und ich habe auch, nachdem ich quasi zweimal Einführungssitzungen hatte und auch ein oder zwei mit Jeannie zusammen, habe ich mich dann daraus zurückgezogen, weil ich gesagt habe, okay, ich persönlich fühle mich dazu nicht imstande. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal sowohl die Original-Shownotes als auch die Seite über Beziehungsberatung, wo wir diese Beziehungsberatung angeboten haben, nochmal in den Shownotes, weil ich finde, das ist ganz spannend zu lesen. Das ist leider jetzt nur die aktualisierte, also die letzte Fassung, die auf monokultur.fm auf unserer Homepage zu finden war, wo schon nur noch Jeannie drinsteht, aber mich hätte es interessiert, zu wissen, was ich da eigentlich geschrieben habe, was mich dafür qualifiziert. Das können wir jetzt nicht mehr nachvollziehen, aber ich verlinke euch das beides mal unten. Außerdem haben wir seit kurzem einen YouTube-Kanal. Ihr findet uns unter Monokultur Podcast. Den verlinken wir auch nochmal. Und wir werden in unregelmäßigen Abständen öfter mal Videos aufnehmen, die thematisch nicht ganz in diesem Podcast passen, aber doch was damit zu tun haben. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir nur ein einziges Video aufgenommen und das war nur für unsere Patreon-Unterstützer damals zugänglich. Also diesen YouTube-Kanal haben wir, glaube ich, nie benutzt, außer dass wir da halt auch die regulären Folgen hochgeladen haben. Und um was es in der heutigen Folge geht, das erfahrt ihr von Jeannie. In der heutigen Folge wollen wir nochmal auf das Thema Freiwilligkeit eingehen. Das haben wir in unserer letzten regulären Folge, als es darum ging, ob Monogamie unnatürlich ist, schon angeschnitten. Und wir dachten, da gibt es noch einiges mehr zu sagen, was Freiwilligkeit und Freiheit in Beziehungen eigentlich bedeutet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, wir beide hören uns da ganz schön anders an. Also ich höre mich ziemlich überschwänglich an und Jeannie so fast ein bisschen depressiv, also so ein bisschen ernüchtert. Ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass das schon das, ja, der Anfang vom Ende war so ein bisschen. Da haben wir uns schon sehr gestritten und hatten sehr viele Beziehungsprobleme. Witzig eigentlich, dass wir genau zu der Zeit angefangen haben, dann Beratung anzubieten für andere Menschen. Das ist eigentlich irrsinnig. Wenn ich jetzt nochmal so an, weiß ich nicht, Podcasts oder Berichte oder Artikel zum Thema offene Beziehung denke, ist ja oft so, dass da gesagt wird, wir haben unsere Beziehung geöffnet, um mehr Freiheiten zu haben. Und da frage ich mich auch manchmal, was bedeutet in diesem Fall dann mehr Freiheiten haben? Weil die Freiheit, etwas zu tun, hätte man ja eigentlich auch schon vorher gehabt, bevor man sich darauf geeinigt hat. Also eigentlich ist man ja immer frei in seinem Tun. Ich finde, das demonstriert ganz gut dieses Schwarz-Weiß-Denken, was Jeannie und ich da öfter mal in den Tag legen, über den gesamten Podcast hinweg. Denn wenn man Freiheit so definiert, dann stößt die Freiheit erst dort an die Grenzen bei Dingen, die ich physisch nicht kann. Also zum Beispiel fliegen, weil ich einfach keine Flügel habe. Aber dann hätte ich ja die Freiheit, jemanden zu ermorden. Und niemand würde ja dabei mitgehen zu sagen, ja, natürlich hast du die Freiheit, jemanden zu ermorden. Nee, Freiheit ist immer davon abhängig, welche Konsequenzen folgen. und hat ihre Grenzen nicht erst an der Physis eines Menschen, sondern auch an den Konsequenzen, die folgen. Und das ist in einer Beziehung nicht anders. Ich habe natürlich die Freiheit, in einer monogamen Beziehung fremd zu gehen, aber die Konsequenzen, die danach folgen, möchte ich vielleicht nicht tragen. Das heißt, im Prinzip habe ich diese Freiheit nicht. Genauso stehe ich mir vielleicht selbst diese Freiheit gar nicht zu, wissentlich, weil ich diese Vereinbarung getroffen habe, dass ich diese Freiheit nicht habe. Also die Freiheit so zu definieren, wie Jeannie das hier macht, ist absurd. Ja, na, da stehe ich ja nicht so ganz zu. Das ist ja genau der Punkt, über den wir uns unterhalten, weil die Freiheit, etwas zu tun, habe ich auch. Ich habe ja auch die Freiheit, jemanden umzubringen, genau. Aber ich muss mit Konsequenzen rechnen. Genau. Okay, interessanterweise hat sich da meine Meinung hier überhaupt nicht verändert und ich benutze genau das gleiche Beispiel, wie ich jetzt über 2 Jahre später wieder benutze. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass ich Jeannie da Kontra gebe. Das finde ich gerade spannend und gut. Ich frage mich, ob man dann hinterher, wenn man das kommuniziert hat und vielleicht eine offene Beziehung führt, ob man dann tatsächlich mehr Freiheit hat, weil die meisten offenen Beziehungen ja einfach doch sehr regelbelegt sind. Ach, das meinst du? Ja, stimmt. Ja. Da kommt wieder speziell Jeannies, aber auch meine Ablehnung von offenen Beziehungen zum Tragen. Ich glaube, da sind wir einfach super vorurteilsbehaftet, aber ich glaube, es ist eindeutig, dass wenn man eine Beziehung öffnet, dass man hinterher mehr Freiheiten hat als vorher, weil allein, wenn man sich die Freiheit anguckt, darf ich mit jemandem schlafen, der oder die nicht mein Partner oder meine Partnerin ist, dann ist die Antwort vorher nein und die Antwort nachher ja. Aber welche Freiheiten werden denn eingeschränkt? Doch nur Freiheiten vielleicht, die ich vorher auch noch nicht hatte, aber die jetzt damit zu tun haben, dass ich mit jemand anderem schlafe. Also dieses Argument ist irgendwie nicht nachvollziehbar für mich. Und wenn wir dann Entscheidungen treffen, dann ja immer mit dem Hintergedanken daran, dass man eins dieser Dinge verlieren könnte. Mhm. Das heißt, wenn ich, weiß ich nicht, vielleicht keine Lust auf Sex habe und mein Partner schon und ich sage dann, ich habe keine Lust und mein Partner ist dann oder meine Partnerin ist dann irgendwie geknickt oder schlecht drauf 3 Tage lang, dann frage ich mich, inwieweit ist es dann oft freiwillig zu sagen, nein, habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Also in Beziehungen, in denen so richtig ehrliche, authentische Kommunikation, wie wir sie haben, nicht an der Tagesordnung ist. Ich muss gerade ein bisschen darüber schmunzeln, dass Jeannie sagt, Beziehungen, in denen authentische Kommunikation, so wie bei uns, nicht möglich ist. Und zu dem Zeitpunkt war unsere Kommunikation schon ganz, ganz weit weg von authentisch. Also das nur am Rande. Aber Jeannie spricht da einen guten Punkt an, auf jeden Fall. Allerdings liegt dem Ganzen ja ein anderes Problem zugrunde. Und das ist kein Problem von Freiwilligkeit oder nicht, sondern ein Problem von Kommunikation. Denn wenn ich das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt Sex ablehne, dann muss ich da Konsequenzen tragen, die ich eigentlich nicht will und nur deswegen zustimme, dann habe ich mich trotzdem dafür entschieden und dann kann ich nicht hinterher argumentieren mit ja, aber ich habe das nicht freiwillig gemacht. Naja, ich hatte jetzt entweder die Möglichkeit, diesem Sex zuzustimmen oder halt nicht und dann die Konsequenzen zu tragen. Und vielleicht ist beides scheiße, aber ich muss über beides dann sprechen können in meiner Beziehung. Und zu genau diesem Punkt hat just heute, wenn ich diese Folge aufnehme, der Insta-Kanal Sexarbeiterin, die über Sexarbeit im Allgemeinen und die Situation da informiert, einen Post gemacht und ich verlinke euch den mal hier unten oder ich glaube, es ist eine Story und dann postet ihr euch das Bild da rein und den Kanal. Da geht es nämlich um Freiwilligkeit in romantischen Beziehungen. Sie schreibt da nämlich zum Beispiel, gerade in romantischen Beziehungen tritt oft auch ein Automatismus ein. Man geht davon aus, dass Dinge okay sind, weil sie schon immer okay gewesen sind oder weil man ja ein gewisses Vertrauenslevel miteinander hat und so weiter. Wir müssen auch akzeptieren, dass es nicht immer leicht ist, die eigenen Grenzen zu kennen, zu benennen und vor allem in der konkreten Situation wahrzunehmen. Grenzen zu überschreiten, Klammer auf, auch von uns selbst als TäterIn, Klammer zu, ist etwas, das wir ständig mitdenken müssen. Und da, finde ich, hat sie recht. Wenn du zum Beispiel sagen würdest, du hast gerade keine Lust auf Sex zum Beispiel, dann wäre diese Freiwilligkeit bei dir komplett vorhanden, weil du hast ja 2 Optionen, nämlich du hast Sex oder du hast nicht Sex und du hast dich gerade dafür entschieden, keinen Sex zu haben. Und die Frage ist jetzt, was ist mit den Konsequenzen, die es dann vielleicht mit sich bringt? Also ich benutze hier genau das gleiche Beispiel, wie ich gerade schon gebracht habe. Vielleicht sollte ich mir die Folge vorher anhören und danach komplett kommentieren. Aber was ich spannend fand, worauf ich hinweisen wollte, ist, dass ich hier so zögere, als ich sage so dieses vielleicht und so ein bisschen und Füllworte einfügen. Ich glaube, ich kann mich an die Situation erinnern, dass ich gerade in dieser Folge Genie relativ viel Kontra gegeben habe, das habe ich ja in der Folge schon mal gesagt, und dass ich mich da sehr unsicher mitgefühlt habe, weil als ich das gesagt habe, Genies Blick sich verändert hat und ich in dem Fall nicht wusste, ob ich dem standhalten kann. Also unsere Beziehung war da schon relativ instabil und ich wollte einfach nicht einen Streit oder sowas vom Zaun brechen. Ich glaube, deswegen bin ich da dann so ein bisschen zurückgerudert. Ich weiß nicht genau. Lass uns mal weiterhören. Ja, das ist mir schon klar. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich glaube, dass die meisten Frauen, vor allem in rein monogamen, normativen Beziehungen, eher sagen würden, ich habe trotzdem Sex mit dir. Dass das eher der Standard ist. Ja, das auf jeden Fall. Um Konflikte zu vermeiden. Und ich stelle mir gerade vor, wie schwierig das ist, auch für den anderen Menschen, der mit dieser Frau oder dem Mann eine Beziehung führt, nie zu wissen, ist jetzt das tatsächlich gerade freiwillig, dass diese Person mit mir Sex hat, wenn man sowas nicht kommuniziert. Und ich glaube, das wird sehr oft einfach nicht kommuniziert. Ja, das also, stimmt. Also das war eigentlich meine Intention. Ich bin gerade total positiv überrascht von dieser Folge und von Genies Ansicht, weil ich das gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, dass sie auch die Position anspricht dessen oder derer, die sich gar nicht sicher sind, ob das Gegenüber jetzt wirklich aus vollstem Herzen Sex möchte oder eben nur zustimmt, weil er oder sie Angst hat vor den Konsequenzen. Und wenn die Kommunikation scheiße ist, und die Kommunikation muss nicht immer von beiden scheiße sein, sie kann auch nur von einer Seite einfach scheiße sein, dann kann man sich dessen nicht unbedingt bewusst sein. Und ich hatte auch das Erlebnis, dass ich mit einer Person, die ich gedatet habe, erst nicht schlafen wollte aus genau diesem Grund und dann das Daten wieder abgesagt habe und wir nur befreundet waren über ein Jahr. Und ich das Gefühl hatte, sie hatte sich dann doch verändert und konnte genau artikulieren, was sie möchte und auch, ob sie Lust auf Sex hat oder nicht. Und dann hatten wir Sex und eine Woche später hat sie mir gesagt, sie wollte das eigentlich gar nicht. Und das ist eine unglaublich schlimme Erfahrung für mich. Also das hat mich richtig fertig gemacht, weil das will ja kein Mensch. Also ich will das zumindest nicht. Ich möchte, dass Menschen, die mit mir schlafen, da auch Lust drauf haben. Und wenn die andere Person einfach nicht Nein sagen kann, obwohl ich dreimal nachfrage, dann weiß ich natürlich, dass das nicht meine Schuld ist. Aber ich fühle mich trotzdem schuldig deswegen. Und ich glaube, das tritt tatsächlich nicht so unhäufig auf. Gerade bei dem Beispiel, ja. Dass ich nicht davon ausgehe, dass die meisten Menschen sagen, oh nee, ich habe jetzt gerade nicht wirklich Lust. Mhm. Weil das löst ja auch was im Partner aus oder in der Partnerin. Ne? Und das ist gar nicht so leicht. Ich glaube, es ist für die meisten Menschen gar nicht so leicht, die das auch nicht gewohnt sind, so ehrlich zu kommunizieren. Bei dem Thema fällt mir übrigens auch noch ein Post von wieder Sexarbeiterin auf Instagram von vor ein paar Monaten, der eine Übersetzung von dem Post von Consent Wizardry ist. Da geht es darum, Konsens und Enthusiasmus, und der Untertitel lautet, warum nicht nur eine enthusiastische Zustimmung Konsens bedeutet und wie wir stattdessen über Konsens nachdenken können. Ich verlinke euch das mal hier unten in den Shownotes. Das hat mir sehr, sehr geholfen, auch in der Verarbeitung dieser Erfahrungen. Ich habe das Gefühl, so in so monogamen Beziehungen oder in so sehr langen, eingefahrenen Beziehungen, da fragt man sich gar nicht mehr, wie geht's dir eigentlich damit, sondern macht man einfach. Und dann macht man, weiß ich nicht, dann geht man jetzt den fünften Monat hintereinander jeden Samstag zum Flohmarkt, weil beide denken, okay, der andere möchte das, aber man hat ja 3 Monate schon nicht mehr gefragt, hast du eigentlich Lust? Mhm. So, und ich glaube, das passiert einfach nicht so schnell in alternativen Beziehungen, weil man ja einfach sehr oft, meistens sogar ja täglich, so auch den Gefühlsstand abfragt, wie geht's dir gerade damit, wie fühlst du dich damit, wenn ich dies und jenes mache und so. Und das würde ich ehrlich gesagt bezweifeln. Natürlich gibt es monogame Beziehungen, in denen die Leute nicht mehr wirklich miteinander reden und manchmal auch nicht mehr wirklich was miteinander machen oder einfach nur das machen, was sie schon immer gemacht haben, klar. Aber das gibt es in alternativen Beziehungsformen auch. Ich glaube, das hängt weniger davon ab, ob es Monogamie ist oder Polyamorie oder eine offene Beziehung oder irgendwas anderes, sondern das hängt, glaube ich, eher damit zusammen, wie gut man kommuniziert, und das kann in allen Beziehungsformen gut oder schlecht sein. Ja, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es vielleicht eine Beziehung gibt und diese Beziehung, also dieses Paar möchte die Beziehung öffnen, dann ist ja auch immer die Frage, ich würde sagen, oft kommt es nicht von beiden gleichzeitig, sondern irgendeiner gibt ja immer den Anstoß. Es ist, glaube ich, seltener, dass beide gleichzeitig so denken, oh ja, jetzt wollen wir unsere Beziehung öffnen. Würde ich jetzt schätzen, ja. Ja, Das ist aber komisch. Jetzt haben wir gerade noch davon gesprochen, dass so viele monogame Beziehungen in eine Symbiose eingehen. Und ich habe vorher im Satz noch gesagt, dass man manchmal selber gar nicht mehr weiß, was man will, wenn man sehr lange in einer symbiotischen Beziehung ist. Und dann sagt Jeannie, und ich stimme dazu, ja, meistens kommt das ja, der Wunsch nach einer offenen Beziehung ja nur von einer Seite. Also wenn man eine Symbiose eingeht, dann entwickelt man sich doch auch irgendwie gemeinsam, vielleicht in eine gemeinsame Richtung und spricht darüber, bevor es akut wird. Also bevor sich einer der Partner in jemand anderen verliebt und haut dann nicht mit der Faust auf den Tisch und sagt, ich möchte jetzt aber eine offene Beziehung, sondern es ist ja vielfach auch so ein Prozess. Also vielleicht könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr damit Erfahrung habt, wenn ihr erst eine monogame Beziehung habt und das Thema Beziehung öffnen oder Polyamorie langsam gekommen ist, wie das war. Ich stelle mir das nämlich vor, dass man sich auch langsam in diese Richtung entwickeln kann, indem man mal darüber spricht oder mal eine Doku guckt und dann sich einfach so vortastet. Also, dass ich weiß, dass meinem Partner gut geht, ist ja auch ein Bedürfnis. Genau. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Also, wenn ich nochmal dieses Beispiel von wer schläft wo so aufbringe. Also, es ist ja so, dass wenn ich jetzt zwei Partner habe und ich entscheide mich, also sagen wir, es ist Corona und ich entscheide mich jetzt, alle leben unter einem Dach und ich entscheide mich jetzt dafür, die eine Nacht mit Partner A und die andere Nacht mit Partner B zu verbringen. So, und in der zweiten Nacht, wo ich eigentlich mit Partner B in einem Bett schlafe, sagt Partner A jetzt, okay, heute geht's mir aber nicht so gut, kannst du nicht bei mir schlafen. So, das heißt, bei mir liegt die Entscheidung und ich müsste sagen, sorry, Partner B, Partner A geht's heute nicht gut, ich schlafe heute bei Partner A und Partner B ist dann traurig. Schlafe ich aber nicht bei Partner A, ist Partner A auch traurig. Das heißt, wie frei ist da die Entscheidung und wie sehr kann man da noch seine eigenen Bedürfnisse berücksichtigen? Das ist nämlich gar nicht so leicht, also da nicht zu vergessen, dass man auch selber Bedürfnisse hat, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das alle Menschen tun, aber ich glaube, man kommt sehr schnell in so eine Spirale von, wenn es immer um Entscheidungen geht und immer um die Partner geht, dass man plötzlich irgendwie total vergisst, was man jetzt eigentlich selber möchte, weil man eigentlich ja also die meisten Menschen möchten ja, dass es den Menschen, mit denen man zusammen ist, gut geht. Und irgendwann passiert das dann, dass man gar nicht mehr weiß, was man selber jetzt eigentlich gerade will oder was für ein Bedürfnis man hat. Oder das sehr unterdrückt, weil man denkt, okay, mein eigenes Bedürfnis ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, es geht allen anderen gut. Spannend. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass Jeannie genau dieses Beispiel gebracht hat. Denn das ist ja ein reales Beispiel. Das ist ja bei uns passiert mit den bekannten Konsequenzen dann. Aber sie hat auch danach das gerechtfertigt mit dem, ich muss ja auch auf meine Bedürfnisse achten. Und da ist ja erstmal nichts dagegen einzuwenden, zu sagen, okay, sie möchte, also obwohl es mir schlecht geht, will sie nicht bei mir schlafen, weil sie auf ihre Bedürfnisse achtet. Ob man dann Sex mit jemand anderem haben muss, ist dann auch nochmal die Frage, inwieweit ihre Bedürfnisse dann quasi über dem Bedürfnis stehen, dass es mir gut geht, weil davon haben wir ja auch gerade gesprochen. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, ist es für die meisten Menschen nicht so ein Problem, wie Jeannie das gerade uns versucht zu erzählen, ihre eigenen Bedürfnisse und die des Partners oder der Partnerin unter einen Hut zu bekommen, beziehungsweise ihre eigenen Bedürfnisse dann nicht zu vergessen oder unter den Tisch fallen zu lassen. Ich stelle mal die steile These auf, dass diese Situation, so wie sie passiert ist, auch deswegen war, also dass Jeannie mich quasi das dann nicht bei mir geschlafen hat, sondern bei Marcel, obwohl es mir schlecht ging, weil Jeannie ihre eigenen Bedürfnisse nicht übergehen wollte, weil sie das in der Vergangenheit sehr häufig getan hat. Denn das erwähnt sie ja im Podcast auch immer wieder, dass sie eigentlich ein Leben geführt hat, bevor sie mich kennengelernt hat, dass sie nicht führen wollte und eben lange zurückgesteckt hat. Und vielleicht ist sie da dann jetzt in das andere Extrem gerutscht. Und ich glaube, das ist so die Gefahr, wenn Menschen lange so leben, wie sie das eigentlich nicht wollen, dass es dann so rausbricht. Weil ich glaube, ich stelle auch mal die andere steile These auf. Ich glaube, ich hätte in der Situation anders reagiert. Und mir fällt es nicht so leicht, für jemand anderen da zu sein und trotzdem meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. weil es einfach in dem Moment einfach der Konflikt im Vordergrund steht, ne? Und ja. dass der, also der Leidensdruck eines der Partners. Und das ist, finde ich, gar nicht so leicht, da bei sich zu bleiben und wirklich sich zu besinnen und zu sagen, okay, ich verletze jetzt vielleicht gerade eine Person damit, indem ich sage, ich schlafe nicht bei dir, aber ich fühle mich gerade so und so und heute möchte ich lieber bei Partner B schlafen, obwohl es Partner A vielleicht gerade schlecht geht, aber ich habe auch Bedürfnisse, nämlich vielleicht zur Ruhe zu kommen oder, weiß nicht, gerade Abstand zu haben oder einfach Nähe mit Partner B zu genießen. Boah, das tut gerade ziemlich weh, das zu hören, ehrlich gesagt, weil die Situation war ja eigentlich traumatisierend für mich und es ging ja nicht um irgendein Problem. Also ich glaube, ich verstehe Jeannies Sichtweise hier, wenn ich sagen würde, so, keine Ahnung, ich habe gerade Streit mit einer Freundin gehabt und fühle mich nicht gut oder so. Aber es ging ja genau darum, dass Jeannie bei Marcel schläft und ich das in dem Moment nicht wollte. Und sie hat sich dann nicht nur dagegen entschieden, mich zu trösten oder für mich da zu sein. Ich glaube, das hätte ich verstanden, wenn es nur darum ging. Sondern sie hat sich auch dafür entschieden, mich zu verletzen in dem Moment, indem sie Sex hatte im Nebenraum, was ich gesagt habe, dass mich verletzen würde. Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Und ihre Position in diesem konkreten Beispiel würde ich verstehen, wenn es nicht um Marcel und sie ging, sondern um irgendwas anderes. Und dass ich da auf mein Bedürfnis höre, ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, die man da treffen muss. Und ich glaube, dafür muss man auch, also sehr, ich glaube, da muss man mit allen Partnern sehr gut in Kommunikation sein und auch sehr gut genau wissen, was man selber möchte und dann sich auch trauen, eine Entscheidung zu treffen, weil das ist gar nicht so leicht, da den Mut aufzubringen, sich trotz der Konsequenzen, die es für einen Partner hat, gegen etwas zu entscheiden. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt in einem der ersten Podcasts oder der ersten Folgen dieser Reihe, als ich Jeannie kennengelernt habe, sie mir erzählt hat, dass sie häufig von anderen Menschen als arrogant oder egoistisch betitelt wird, es aber eigentlich gar nicht ist. Und ich habe ihr natürlich zugestimmt, dass sie das nicht ist, obwohl ich sie natürlich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht gut gekannt habe. Aber in der Nacht und auch jetzt nochmal wird mir klar, warum. Weil sie natürlich da sehr auf ihre Bedürfnisse geachtet hat. Ich würde sogar sagen, zu einem Extrem, das die wenigsten Menschen machen würden. Und das würde ich schon als egoistisch betiteln. Also ich würde es jetzt nicht mal sehr negativ konnotieren. Also für mich war es natürlich eine sehr negative Erfahrung. Aber grundsätzlich, wenn man sagt, so, ey, meine Bedürfnisse sind mir gerade viel, viel wichtiger als deine. Nicht nur ein bisschen, sondern viel, viel wichtiger. Dann kann man das sicherlich kritisch sehen. Ich sehe das auch kritisch. Aber man kann es auch einfach als egoistisch bezeichnen, ohne jetzt unbedingt die negative Konnotation. Aber das war in dem Fall war es einfach egoistisch. Und ich habe da auch dran gedacht, dass Jeannie mir das am Anfang unserer Beziehung erzählt hat. Das ist ja für alle beteiligten Personen tatsächlich nicht leicht. Also ja. Für dich, weil du ja gerade beschrieben hast, was will ich selber eigentlich? Mhm. Für Partner B, bei dem du dann letztendlich schläfst, kann ich mir vorstellen, wenn ich in der Situation wäre, würde ich auch denken, so, oh, ist es mir gerade wirklich so wichtig, dass du hier schläfst? Geht es Partner A nicht doch schlechter? Kann ich das jetzt gerade genießen? Ich glaube, ich habe da meine Sicht von Empathie einfach auf Marcel übertragen, was so nicht zutrifft. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, nach all dem, was er sich geleistet hat, dass es ihm in dieser Nacht relativ egal war, wie es mir ging und er einfach nur genervt war von meinem Verhalten. Er hat nämlich auch dann kurz danach quasi, als wir nach Schweden gefahren sind und jetzt überlegt hatten, zu dritt zu fahren, hat er zu Jeannie gesagt, nur dann, wenn Flo keinen Stress macht oder wieder Probleme macht oder so. Und ja, darüber habe ich ja schon genug verloren, deswegen werde ich das nicht weiter ausführen mit ihm. Und für Partner A natürlich, mir geht's gerade schlecht und Jeannie will nicht bei mir schlafen und das ist scheiße. Der Unterschied dabei ist nur, dass nur ich mich in dem Fall entscheiden muss. Ja. Also von meiner Entscheidung hängt halt alles ab, was es einfach die Freiwilligkeit natürlich total einschränkt. Mhm. Also außer wir sind irgendwelche utopischen Menschen, die sich von allen äußeren Einflüssen freimachen können, aber das können wir nun mal nicht. Leider nein. Ja, aber es ist nun mal so. Also Jeannie stellt sich hier echt als Opfer dar, aber dem ist nicht so. Denn wenn man sich für etwas oder für jemanden entscheidet, dann entscheidet man sich in den meisten Fällen auch gegen jemand anderen oder gegen etwas anderes. Und das kann mal leichter sein, wenn ich den anderen oder die andere oder das andere eigentlich gar nicht möchte. Und manchmal kann es einem einfach sehr schwer fallen. Und in dieser Nacht habe ich das Gefühl, dass es Jeannie nicht sehr schwer gefallen ist. Genau. Ja, also in dem Fall fällt mir halt auch ein, dass man auch, also das ist, in dem Fall ist es so, dass Partner A geht es schlecht, ne? Mhm. Dass es bei dem eher so wäre, dass er wahrscheinlich einen Widerstand hat, alleine zu schlafen in dem Fall. Und wie es bei dir oder Partner B aussieht, diese Widerstände in dem einen Bett zu schlafen, in dem anderen, alleine oder zu zweit, das wäre interessant zu wissen, weil so ein Konsens kann ja nur passieren, indem man die Widerstände abfragt, nicht indem man sagt, so, ich will aber jetzt das, sondern ich will das und das nicht. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich will nicht, dass es Partner A, jetzt noch schlechter geht irgendwie ich will vielleicht auch nicht die Konsequenzen tragen, dass es ihm noch schlechter geht, weil vielleicht löst es auch was aus. Und ich habe zwar ein Bedürfnis nach Partner B gerade, aber mir ist es gerade wichtiger, dass es Partner A nicht noch schlechter geht, dann kann eine Entscheidung für Partner A und gegen Partner B trotzdem gerechtfertigt sein. Absolut, aber da lässt du wieder die eigenen Bedürfnisse der Person, die sich entscheiden muss, ja außer Acht. Ja, dein Bedürfnis wäre es ja dann zu sagen, ich möchte nicht, dass es Partner A schlecht geht. Aber vielleicht habe ich auch noch andere Bedürfnisse, ja, die gleichwertig sind. Ne? Natürlich, klar, genau. Und darauf kommt, das ist ja genau das Thema. Das ist, wie freiwillig kann das denn sein, wenn hier so verschiedene, unterschiedliche und gegeneinander sprechende Bedürfnisse sind. Und die kann ja nicht wirklich jemand abnehmen. Das ist das Problem. Also vielleicht noch als Letztes zu diesem Beispiel zwei Anmerkungen. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich zuerst unsere Klarnamen verwenden wollte in diesem Beispiel und dass Jeannie lange Zeit sich dagegen gesträubt hat. Sie wollte quasi eigentlich bis zum Ende unserer Beziehung nicht, dass ich über diese spezielle Situation, auch aus meiner Perspektive einfach, mit meinen FreundInnen spreche. Sie hat immer, wenn ich gesagt habe, so hey, ich habe Person XY mal davon erzählt und die meinte das und das davon, ist sie immer sehr wütend geworden, weil sie das Gefühl hat, es stellt sie in schlechtem Licht dar. Aber ich glaube, wenn man sollte sich vielleicht fragen, wenn man nicht möchte, dass eine Situation erzählt wird, die einem in einem schlechten Licht dastehen lässt, ob man in der Situation dann wirklich so moralisch gehandelt hat. Das ist die erste Anmerkung, die ich dazu habe. Und die zweite Anmerkung ist, dass ich daran, wie ich spreche und auch in meiner Erinnerung noch merke, wie sehr ich da Jeannies Narrativ übernommen habe. Also, dass ich quasi nicht das Opfer bin, sondern dass Jeannie das Opfer ist. Und Jeannie so hart gemacht habe, sich zu entscheiden und Jeannie eigentlich gar nicht anders konnte, als sich gegen mich zu entscheiden, weil ich immer so Stress gemacht habe. Und ich weiß auch noch, dass ich das teilweise gegenüber meinen FreundInnen vertreten habe. Und das fühlt sich richtig scheiße an. Also die Folge belastet mich gerade schon ganz schön. Aber wie wäre das denn, wenn wir gar nicht beeinflusst wären von einem Zeitfaktor, wenn es den jetzt einfach nicht geben würde? Würden wir uns da nicht ganz anders entscheiden? Das wäre spannend. Wahrscheinlich schon, ja. Also ich kann mir da nicht vorstellen, dass es so eine natürliche Grenze gibt. Mhm. Tatsächlich. Also sowas wie emotionale Kapazität oder so. Ich glaube, es wird alles heruntergebrochen vom Zeitfaktor. Ja. Tatsächlich. Und ich glaube, ich könnte eine ganze Menge mehr Leute treffen. Ich kann mir keine Nummer, keine Zahl nach oben vorstellen, wo es irgendwo begrenzt wäre, wenn ich wirklich für jeden Partner und jede Partnerin 24 Stunden am Tag Zeit hätte. Okay, das hat sich aber stark geändert bei mir. Also nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon, seit ich nicht mehr mit Jeannie zusammen bin. Eigentlich auch schon in der Beziehung mit Jeannie. Diese emotionale Kapazität war bei mir, glaube ich, auch schon immer da. Und deswegen sage ich ja, ich bezeichne mich eigentlich nicht mehr als Poly, weil ich mir nicht vorstellen kann, sowohl zeitlich als auch emotional für zwei oder noch mehr Menschen gleichermaßen eine Beziehungsperson zu sein. Also ich kann durchaus Menschen nah sein, das bin ich ja sowieso, Freundinnen und Freunden, ich kann auch mit Menschen schlafen, aber eine Beziehung eingehen, eine Partnerschaft bedeutet ja viel mehr als das. Und diese zeitlichen Kapazitäten hatte ich nie, aber diese emotionalen Kapazitäten habe ich, glaube ich, auch nicht. Partner A sagt ja, aber wir haben doch diese Regel aufgestellt, hast keinen Grund, sich schlecht zu fühlen jetzt. Damit macht man sich so einfach. Mhm. Damit geht man all diesen Dingen, an denen man wächst, aus dem Weg. Andersrum, es gibt eine Regel, zum Beispiel. Die Regel heißt, wir dürfen mit anderen Menschen Sex haben außerhalb unserer Wohnung. So, und wir haben jetzt diese Regel aufgestellt in unserer fiktiven offenen Beziehung. Und ich weiß aber, dass du dich eigentlich nicht gut damit fühlst. Du hast zwar nicht gesagt, aber ich merke immer, wenn ich mit anderen Sex hatte, komme ich nach Hause und du bist schlecht drauf. So, das heißt, wir haben da diese Regel. Ich fühle mich aber trotzdem in meiner Freiheit eingeschränkt, weil wenn ich bei den anderen Menschen bin, habe ich trotzdem schlechtes Gewissen, weil ich ja weiß, dass dir eigentlich nicht gut geht damit. Mhm. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwann damit aufhören, Sex mit anderen Menschen zu haben und mich selber meiner Freiheit zu beschneiden, obwohl es die Regel gibt, dass wir das dürfen, nur weil wir nicht ehrlich kommuniziert haben. Und da ist auch schon wieder diese Täter-Opfer-Umkehr, denn auf der einen Seite habe ich ja, also in dem Fall gehe ich davon aus, dass ich die andere Person bin, die sich schlecht fühlt, wenn Genie mit anderen Leuten Sex hat, habe ich ja nie was gesagt und mache das vielleicht mit mir aus, selbst wenn ich mich dann irgendwie schlecht fühle, aber ich möchte da vielleicht durch. Und Genie erlegt sich ja dann selbst quasi diesen... diese Bürde auf, dann keinen Sex mehr zu haben, weil sie denkt, dass es mir schlecht geht. Also schränkt sie sich freiwillig ein. Aber in dieser Folge hört sich das so an, als würde ich ihre Freiwilligkeit einschränken und das ist einfach falsch. Also das kommt eigentlich in der ganzen Folge so, dieser Eindruck hoch. Das grenzt so ein bisschen an Manipulation. Ja, ne? Total. Also man könnte davon ausgehen, dass das in dem Fall ich nehme mich jetzt mal als Boomer, dann das in gewissem Maße absichtlich mache, dir zu zeigen, hey, ich bin immer dann schlecht drauf, wenn du das und das machst. Sodass, gibt's ja oft genug, ne? Gibt's oft genug, natürlich. Also Manipulation kommt total häufig vor. Müsst ihr mal drauf achten. Dass ich immer dann schlecht drauf bin, wenn du irgendwo auswärts warst und mit jemand anderem Sex hattest, sodass du es irgendwann von dir aus nicht mehr tun willst. Ja. Und ich kann dann sagen, so, hä, was, ich? Wir haben doch eine Regel, dass wir das dürfen. Klar, ich war doch nicht schlecht drauf, so ein Quatsch. Ja. Das ist mega manipulativ dann. Ja, total. Ja. Also mit Sicherheit gibt es solche Fälle, wo man wirklich, oder wo nicht ich in dem Fall, sage, okay, ich bin jetzt absichtlich ein bisschen schlechter drauf, damit sie es irgendwann schon checkt. Oder so unabsichtlich, also dieses Unterbewusste, so boah, mir geht's schlecht und eigentlich möchte ich das nicht, aber mein Wille, ich will da durch, aber mein Körper und meine Emotionen sagen mir, nein, du willst das nicht aushalten. Das ist, glaube ich, der meiste Fall. Und der dritte Fall, der denkbar wäre halt auch, okay, ich bin schlecht drauf, aber ich weiß, dass ich schlecht drauf bin und möchte es aber eigentlich nicht und das ist halt nur temporär, dass ich nicht gut drauf bin, weil es eben eine Phase ist, in die ich durchstehen muss oder vielleicht ist auch irgendwas anderes. Vielleicht bin ich auch gar nicht schlecht drauf, weil Genie mit jemand anderem Sex hatte, sondern wegen irgendwas anderem. Und nur das Erste ist Manipulation. Nur wenn ich es bewusst mache. Wenn ich nämlich schlecht drauf bin, weil ich ohne dass ich es möchte und es trotzdem Auswirkungen auf Genie hat, dann ist es keine Manipulation, dann ist es von mir nicht bewusst. Das ist auch total gefährlich. Das heißt, auch Regeln, wenn man sie beachtet, können ja die persönliche Freiheit einschränken, wenn man einfach toxische Beziehungen führt mit Menschen, die nicht ehrlich sind. Ne? Ja, Regeln fördern das fast ein bisschen. Ne? Wenn ich sage, es ist eine Grenze von mir, das und das, dass ich euch zum Beispiel nicht beim Sex hören will. Das heißt, ich, wenn ich das mitbekomme, dann gehe ich raus oder so und mache irgendwas anderes oder übernachte woanders, keine Ahnung. Aber inwiefern kann diese Grenze, die ich da gerade genannt habe, denn freiwillig sein? Denn es ist immerhin mein Zuhause und ich kann rausgehen natürlich, aber soll ich dann auf der Straße schlafen? Und selbst wenn es Freunde oder Freundinnen gibt, die ich spontan anrufen kann und sagen kann, hey, ich komme vorbei, dann bin ich immer noch A, nicht in meinem Zuhause und B, war zu der Zeit immer noch Corona. Das heißt, ich hatte überhaupt nicht diese Möglichkeit, aus der Situation rauszugehen. Also so viel zu Freiwilligkeit auf meiner Seite. Dann ist das ja was mich betrifft. Mhm. Und du kannst dann natürlich sagen, okay, jetzt ist Flo wieder weg oder keine Ahnung. Mhm. Aber in dem Fall ist es nicht so, dass ich dir irgendwas vorwürfe, weil ich habe diese Regel, diese Grenze für mich aufgestellt und ich tue die, damit es mir damit gut geht. Genau. Und da ist kein Raum für so eine Manipulation. Ja, genau. Doch, da wird durchaus Raum für eine Manipulation, nämlich indem ich sage, okay, immer wenn ich nur die leiseste Ahnung habe, dass ihr beide gerade Sex habt, bin ich ein paar Tage weg und ich weiß, dass es Genie nervt, dass ich ein paar Tage weg bin, weil sie mich auch sehen will, dann kann ich das auch absichtlich machen, damit sie vielleicht irgendwann checkt, dass es nicht gut ist, mit Marcel Sex zu haben, aber das wäre natürlich eine extreme Form und das würde überhaupt nicht zum wahrscheinlich dann gewünschten Ergebnis führen, nämlich, dass sie weniger mit Marcel Sex hat, sondern es würde unsere Beziehung einfach völlig zerstören. Aber was ich damit sagen möchte, ist, es gibt keine Situation, weder mit Regeln noch mit Grenzen, in der eine Manipulation nicht möglich ist. Das funktioniert einfach nicht. Und außerdem, wir reden hier immer so viel von Freiheit. Freiheit ist nicht die einzige Maxime, die es zu erreichen gibt in der Beziehung. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Dann sollte man doch immer sich wieder klar machen, dass man auch selbst als Mensch schon vollständig ist. Also dieser Spruch mit der besseren Hälfte, das ist so ein Bullshit. Vergesst das am besten direkt, weil wir sind ja alle vollständig mit uns selbst. Vielleicht sind manche Menschen das nicht. Also vielleicht fühlen sich manche Menschen nicht vollständig, wenn sie nicht in einer Beziehung sind. Und das kann man ändern wollen, also die Sozialisierung. Aber in dem Moment, in dem ein Mensch so fühlt, ist es valide. Und da kann man jetzt nichts dran rütteln erstmal. Also ich kann nicht hingehen und sagen, so deine Erfahrung ist nicht valide oder dein Gefühl ist nicht valide, weil du bist schon vollständig. Wenn sich die Person nicht vollständig fühlt, dann ist es so. Man sagt immer, ich mache das dir zuliebe, aber das ist doch keine Liebe. Das ist kein Gegenteil. Akt von Liebe. Nee, das ist total schlimm eigentlich. Ja. Warum sagt man eigentlich dir zuliebe oder wenn man etwas nicht machen möchte? Das ist eigentlich total crazy. Das ist ein komisches Wording. Ja, total, weil man macht es ja nicht. Ja, man macht es, weil man die Person liebt vielleicht, aber das macht man ja, also das hat ja weder was mit Selbstliebe noch Liebe dem Partner gegenüber zu tun, sondern Liebe wäre es, wenn man sagen würde, ich kann verstehen, dass du da gerade meine Hilfe brauchst, ich habe gerade absolut keine Lust oder ich kann gerade nicht oder ich möchte nicht oder ich habe keine Lust auf Sex, aber guck mal, ich kann dir helfen, das zu machen, das zu besorgen, keine Ahnung, wie wäre es damit so, das ist Liebe, aber Liebe ist ja nicht unehrlich sein. Ich finde, dieser ganze Abschnitt fasst unsere, also vor allem Genies, aber auch meine, weil ich sie übernommen habe, Haltung zu dem ganzen Thema ziemlich gut zusammen und ich finde sie ziemlich krass, also krass im negativen Sinne, denn ich mache etwas dir zuliebe und überwinde mich zu etwas, also natürlich nicht vielleicht, was mich selber verletzt, aber was ich jetzt selber nicht machen würde, ist natürlich ein Zeichen von Liebe. Also eine Art, auf den Partner zuzukommen, vielleicht sogar eine Art Selbstaufgabe, ist in einer Partnerschaft ja immer ein Element von einer Partnerschaft. Also Extreme, nämlich dass man selber gar keinen Part der Persönlichkeit in der Partnerschaft platziert, dann bleibt man egoistisch und die Frage ist, ob es dann wirklich eine Partnerschaft ist und dass man die komplette Persönlichkeit in der Partnerschaft platziert und sich selbst komplett aufgibt. Das sind beides Extreme, die nicht so gesund sind, aber eine gewisse Art von Selbstaufgabe in diese Partnerschaft ist ganz normal und deswegen ist es auch ganz normal und ein Zeichen von Liebe und einer funktionierenden Partnerschaft, wenn ich sage, ich mache etwas dir zuliebe. Aber wenn wir jetzt an sowas wie Sex denken und du sagst so, was du nicht tust, aber gehen wir mal davon aus, dass du sagen würdest so oder denken würdest so, oh, ich habe eigentlich keine Lust auf Sex, aber ich mache jetzt mit dir zuliebe, dann ist es in dem Moment überhaupt kein dir zuliebe mehr, sondern es ist was, was dir nicht gut tut und was mich auf lange Sicht unsicher fühlen lässt, wann du überhaupt Lust hast. Also das ist sehr toxisch. Ich verweise da gerne noch mal auf den Post, den ich vorhin schon erwähnt habe, über enthusiastischen Consent. Consent muss nicht immer enthusiastisch sein. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich sage, ich hätte jetzt Lust auf Sex und die andere Person hätte jetzt nicht aktiv Lust auf Sex, aber entscheidet sich trotzdem dafür, mit mir Sex zu haben. Aus zum Beispiel dem Grund, dass sie denkt, dass es der Beziehung gut tun würde, dann ist das trotzdem eine Freiwilligkeit. Dann ist dieser Consent da. Er ist nicht enthusiastisch, aber Consent muss nicht immer enthusiastisch sein. Und Consent ist auch nicht immer nur Ja, Nein, sondern Consent ist ein Spektrum. Genau, und in dem Umfeld ist man dann größtmöglich freiwillig, weil man weiß, dass die Widerstände der Personen, die an einen umgeben, nicht besonders hoch sind gegen die eigenen Entscheidungen, dass die wohlwollend gegenüber einem sind. Natürlich ist es wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die wohlwollend gegenüber mir sind, aber wenn ich mich nur mit Menschen umgebe, die die gleiche Meinung haben wie ich, dann bin ich da auch eingeengt, weil sobald ich neue Erkenntnisse mache oder meine eigene Meinung oder meine eigene Ansicht ändere, werde ich ja vielleicht wieder kritisch betrachtet in dieser Gruppe, in der ich mich bewege. Das heißt, wie groß ist da meine Freiwilligkeit, diese Ansichten, die ich im Moment hege, beizubehalten und nicht auf andere auszuweichen, weil das wäre ja wieder ein Widerstand. Also im Prinzip ist diese ganze Folge ist unheimlich komplex und ich weiß nicht, ob wir uns da nicht zu viel zugemutet haben. Das kommt mir nämlich so ein bisschen so vor. Ich habe nämlich jetzt ein bisschen ein anderes Verständnis von Freiwilligkeit, das wir vorher hatten. Und ich glaube, das war bisher die schwierigste Folge zum Kommentieren. Ich habe ja auch sehr viel kommentiert. Die Folge ist ja über eine halbe Stunde lang geworden. Und es hat sehr viel in mir ausgelöst. Deswegen hat es auch 2 Wochen gedauert, weil ich öfter mal Pause machen musste mit dem Kommentieren und mir genau überlegen musste, was ich darauf jetzt eigentlich sagen wollte. Weil ich merke, dass ich, während ich diese Folge aufgenommen habe, war ich, glaube ich, so weit weg von meinem wahren Selbst, was auch immer das ist, wie noch nie. Und das tut einfach ziemlich weh. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Folge haltet und ob ihr die Originalfolge nochmal gehört habt, wobei ich ja jetzt auch eine ganze Menge nochmal als Einspieler gebracht habe. Also weiß nicht, ob ihr das machen müsst, aber könnt ihr natürlich, ich verlinke sie euch auch unten in den Shownotes nochmal. Nächste Woche geht es dann um Kommunikation, das insgesamt 4 Folgen sind und wir hören uns dann. Stay tuned und bis dahin.